Ja, so, hallo und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Interpretenvorstellung mit Paviet. Ja, dieser Interpret Paviet ist schon ein toller Typ, nicht? Der macht auf YouTube seine Videos und ich liebe ihn einfach für seine saugeilen Lieder. So. Und damit ihr nicht zu lange warten müsst, jetzt sein erstes Lied für diesen Abend. Perfect Music mit Alive. Viel Spaß. Da bin ich wieder live aus meinem Studio, wie man es so sagen kann. Ja, ein Mikrofon, Computer, Bildschirm und Tastatur. Ja. Paviet hat Videos auf seinem YouTube-Kanal gemacht, die er relativ häufig sogar. Moment, ich muss mein Mikrofon lauter stellen. Das geht so nicht. Also, Paviet hat in diesen Videos erklärt und Fragen beantwortet und dort hat er relativ offen über sich selbst geredet. Und für ihn macht es einfach Spaß, Orchestermusik zu machen. Und sein Traumberuf ist immer noch Regisseur. Schweres Wort. Und er macht halt Musik, vor allem Filmmusik und Covers. Und ich weiß nicht, wie er dazu gekommen ist, aber einfach nur geiles Ding. Mach weiter so. Wir lieben dich alle. Das ist ja alles schon so, wie es sein soll. Und mehr kann ich dazu auch nicht sagen. Nur, dass er einfach nur gut drauf ist und ich ihn dafür eigentlich liebe. Seine Musik hat viele gute Eigenschaften, ist ruhig, hat mal ein bisschen mehr Pep oder ist einfach nur passend zu Speed Arts, Speed Paints oder Let's Plays, was er ja auch gesagt hat, dass er viele Let's Player machen bei ihm die Musik und er hört es auch bei vielen Let's Playern, dass sie seine Musik verwenden. Finde ich auch nicht schlimm, ist gut, wird dadurch bekannter und auch diesem Interpreten wünsche ich viel, viel Spaß in seinem weiteren Leben hier in Deutschland. Und damit geht's weiter mit Beatmaker, meiner absoluten Lieblingsnachdenkmusik. Und Musik für alles, um mal eben ein bisschen zu improvisieren und meine Gedächtniszellen anzustrengen. Hier, jetzt live! Pepe Fiat Music mit Beatmaker! Habe ich wohl ein bisschen verklickt. Wohl das Ende verpasst, ey. Das gibt's doch nicht. Ich lese gerade einen Beitrag von einem Google, von T3N mit einem Google PR-Menschen da. Frischkopf übrigens bei Twitter. FRISCHKOPP. Und sind normativ. Und da seht ihr, das werde ich natürlich gleich noch alles rausschneiden, kein Problem, aber für alle, die gerade live dort sitzen und mir zuhören, den kann ich sagen, einfach nur geile Musik. Oh, mein Gott. Der Chat ist gar nicht explizit verlinkt. Doch klar. Da. Wird als Chat angezeigt. Auf der Seitenleiste. Einmal aktualisieren. Und unter... Moment. Jetzt live steht unter Live-Radioübertragung jetzt Chat. Dort kann man draufklicken. Aber worauf ich kommen wollte, einfach nur geile Artikel und bei der Musik, da kann man einfach arbeiten und lesen. Und ich kann die Musik in mich aufsaugen, ohne dass sie mich stört, ist entspannt und man hat für Denkpausen Inspiration. Und diese Musik von Pepefield hat mich manchmal so inspiriert, dass ich eine Phase hatte, wo ich wirklich durchgängig von 6 bis morgens 3 durchgängig Videos produziert habe und geschnitten habe und Grafiken gemacht habe und Speedarts und so weiter, dass ich für eine Woche Videomaterial hatte und auch nur einen Tag keine Lust zu haben. Ich habe es einfach gemacht. Es hat motivierend für mich gewirkt und einfach perfekt. Und Pepefield, ich werde es dir nochmal schicken, aber wenn du das hier hören solltest, dann sage ich dir schon mal, du bist einer meiner Lieblingsinterpreten. Ich habe dich in meiner Schule vorgestellt als Referat, ja. Und du bist einer meiner Lieblingsinterpreten, weil deine Art, Musik zu machen, ist einfach nur hervorragend. Sie geht in einem rein, stört nicht beim Zuhören und sie ist einfach herzergreifend. Das wollte ich nur mal gesagt haben. Und da wir schon bei Herz sind, das nächste Lied heißt, Moment mal eben, bisschen ey, so, Low Poly Love ist ein Cover. Viel Spaß damit, bis gleich. Thank you. da bin ich wieder zurück. Hab gerade mal 4 Zeilen gelesen. Aber das ist ja auch egal. Denn das war jetzt nur 1 Minute 29. Und jetzt mal etwas Besseres und sehr Bekanntes, will ich mal hoffen. Es hat mit einem Spiel zu tun und ich denke, dass Jamiel, J-A-M-E-E-L, Pepefio, ohne T, oder Papafio, weiß nicht, wie man den ausspricht, aber ich nenne ihn mal Pepefiet mit seinem Künstlernamen. Er hat mit diesem Cover einen sehr, sehr, sehr guten Geschmack bewiesen. Nicht zuletzt, weil viele das angefragt haben. Und auch sein Können bewiesen. Weil er hat wirklich alles richtig gemacht. Man hört wirklich keinen Unterschied zwischen dem Original. Aber doch hört es sich viel, viel besser an und klarer. Und das liegt nicht zuletzt daran, dass der Sound von dem Cover im Spiel komprimiert wird, damit es überhaupt laufen kann. Aber ich habe es jetzt nur Battlefield Hellendorn Demo gespielt und da war der schon drin und jetzt habe ich schon verraten, es ist ein Battlefield Cover. In Battlefield Play for Free ist es nicht drin, aber in den anderen beiden, Battlefield 2 und Battlefield 3, und hier haben wir jetzt das 3 Cover, was natürlich auf 2 und 1 auch zutrifft. Beziehungsweise im 1998 oder 65, 95, weiß ich nicht. Viel Spaß. Da habe ich meinen Einsatz mal nicht verpasst. Und Ja, das weiß ich schon lange. Ja, das weiß ich seit gestern Morgen. Gestern Abend, heute Morgen schon, dass Microsoft seine eigenen Tablets vorhat. Oh, ey. Könnt ihr mal aufhören, so einen Müll zu produzieren? Wirklich. Windows 8 ist ja schon scheiße. Aber das dann auch Tablets dafür verkaufen, ist ja oberscheiße. Erstens, es ist mir nicht irgendwie irgendwie verständlich, was Microsoft damit bezwecken will. Android und iOS sind einfach die besten. Und Windows will kein Mensch auf seinem Tablet haben. Weil Windows gehört auf dem Rechner und nur zu auf deren Rechner, die auch wirklich damit vorhaben zu zocken. macOS hat, beziehungsweise Apple ist so Lifestyle, das mache ich mal außen vor. Linux ist als Produktivsystem gut zu gebrauchen. Man muss sich darum nur kümmern, wie um ein kleines Kind. Man muss seine Updates pflegen und unter Microsoft kriegt man das alles unterm Arsch geschoben und hat keine Kontrolle darüber, was man will und was nicht. Es gibt 1000 Millionen Viren und man kann sich dagegen nicht schützen, weil es überhaupt keinen Virenscanner gibt, die irgendwas Nützliches tun, außer den ganzen Tag nur die Computerleistung zu fressen. Das ist mal meine Meinung. So. Dann, Moment. Dann habe ich wieder ein neues Lied für euch. Mittlerweile schon eine halbe Stunde. Und das ist ja auch schon gut. Wieder ein Cover von einem sehr, sehr, sehr, sehr guten Spiel. Ich habe das Lied zwar noch nicht gehört, also im Spiel, aber ist es einfach gut. Still Alive, Orchestral Cover, in Klammern, Portal, viel Spaß. Was vom Kopenrad und Wies Soundtrack. Da bin ich wieder live für euch aus meinem Heimstudio, das eigentlich keins ist. In Klammern, in großen Klammern, klein gedruckt und kursiv. Und da sind wir auch schon am Ende angelangt. Gleich das letzte Lied für diesen Abend. Am Ende, wenn ich die Abmoderation angefangen habe, was eigentlich jetzt schon der Fall ist. Aber was ich noch sagen wollte ist, solche Musik auf Basis von Orchester ist meiner Meinung nach eigentlich nicht fähig, beziehungsweise Moment. Nicht dazu bestimmt, irgendwie von der GEMA irgendwie übernommen zu werden, beziehungsweise verwaltet zu werden. Weil jeder, der im heutigen Zeitalter weiß, wie man mit Software umgeht, in Klammern FL Studio oder Fruity Loops, ist aber das gleiche, der weiß auch alles, was diese grandiosen Menschen namens Mozart, Bach und was weiß ich nicht, wie viel andere noch da gezaubert haben. Das kann man mit einem Computer auch machen. Und es kann jeder machen. Und das ist, glaube ich, noch nicht in die Köpfe der Menschen so reingekommen. Es wird ja nicht so gut vermittelt, dass eigentlich Kunst davon lebt, weiterentwickelt zu werden. Deshalb gibt es auch die Creative Commons Lizenz. Dort verliert man die Rechte, verliert man sowieso nicht. Aber dort kann jeder das Werk von einem selber verwenden. Namensnennung ist Pflicht. Man kann das auf nicht kommerziellen Bereichen beschränken. Man kann es der Gesetzgebung anpassen. Das heißt, ich stelle es immer auf deutsches Recht. Das heißt, überall auf der Welt gilt das als eigentlich deutsches beziehungsweise mit deutsches Werk. Das bedeutet, auf diesem Stück Bytes und Bytes habe ich das Anrecht als deutscher Staatsbürger und es ist deutsches Material in dem Sinne. Und wie das so ist, ist es dann auch möglich, halt Kopien davon anzufertigen. Und auch Videos davon zu machen. Ich habe mit wie vielen Interpreten, die bei der GEMA sind, schon gesprochen und Interviews gehabt in meiner Freizeit, die gesagt haben, ich bin eigentlich nur bei der GEMA, weil ich es in Deutschland sein muss. Ich will eigentlich meine Musik selber vertreiben, aber das lässt mein Label nicht zu. Ich möchte, dass meine Nutzer, meine Kunden, meine Zuhörer meiner Werke, meiner Musik, also das kommt jetzt nicht von mir, sondern insgesamt von den Interpreten, die mit denen ich gesprochen habe, sind zwar relativ unbekannte, aber dennoch nicht gerade so luschen wie halt die man nicht kennt. Also man kennt sie schon, aber nicht so weitreichend wie zum Beispiel Madonna oder Shakira. Aber ich spreche mal weiter. Ich möchte meine Musik lieber frei für jeden zugänglich machen, aber dennoch Geld dafür bekommen. In Klammern, also von mir jetzt, Yamendo macht es möglich. Ich möchte, dass Firmen, die die Musik verwenden, bezahlen müssen, weil sie das in ihr Werk einbauen, womit sie selber Profit schlagen. Ich möchte, dass man meine Musik kostenlos hören kann, aber zur Wiederverwendung kaufen muss. Das bedeutet, die Privatpersonen können das nach deutschem Recht der Privatkopie unendlich mal kopieren, solange es im eigenen Besitz bleibt. Freunde und Bekannte sind inbegriffen und die einzigsten Kosten, die die Nutzer haben, beziehungsweise die Hörer haben werden, beziehungsweise haben sollen, sind die Kosten der Produktion im Sinne von der Nutzung in öffentlichen Gebieten. Das heißt, man darf es ab einer Personenzahl von nicht von 3 und höher nicht öffentlich ausstrahlen, ohne dass ich Anteile davon bekomme und dass die anderen Zuhörer dafür bezahlen. Das lässt sich leider sehr schlecht etablieren. Erstens, weil, also das kommt jetzt wieder von mir. Erstens, weil Musik allgemein relativ einen großen Pirateriemarkt hat. Und da hat sie, also ich habe hier das auf Text, kann ich jetzt nicht einscannen und zeigen, aber ist ja auch egal. Da habe ich dann doch noch einen Kompromiss, beziehungsweise einen kleinen Fehler gesehen. Dieser Künstler hat nämlich gesagt, dass er für jeden sein Lied kostenlos machen möchte, außer für Firmen und für öffentlichen Veranstaltungen. Das ist ja noch gut. Aber er hat dann gesagt, noch im Nachhinein, dass die Leute schon einen gewissen Anteil bezahlen sollen, aber nicht so viel. Zum Beispiel sollen sie nur die Kosten der Online-Hoster zahlen, das heißt die Amazon-Hosting-Kosten oder iTunes-Hosting-Kosten, beziehungsweise die Kosten für das Drucken, beziehungsweise Brennen der CD und der Verpackung und so weiter, also den materiellen Wert, kostendeckend, soll bezahlt werden und den Anteil, der mir rechtmäßig im Gesamten zusteht, nämlich die restlichen 80%. Leider gehen von diesen 80% heutzutage noch ungefähr 40 an die GEMA und das finde ich nicht okay. Und damit verabschiede ich mich. Viel Spaß bis zur nächsten Woche, beziehungsweise bis zum nächsten Interpreten und damit verabschiede ich mich mit This Story Ends Here. Und, habe ich nicht gesagt, die Musik passt einfach zu jedem Anlass. Und damit bin ich raus. Viel Spaß in eurem Leben und bis bald.